Wir sollten uns nicht über die Rolle wundern, die Holland und Skandinavien in den modernen Zeiten mit ihrem wachsenden Sozialismus, mit ihrer freimaurerischen und puritanischen Sozialdemokratie gespielt haben. Als Julius Evola sich auf die Involution der Wikingerrasse bezog, hatte er nicht die Möglichkeit erwogen, dass dort vielleicht gar kein höherer Prozentsatz an arisch-hyperboreischem Blut mehr vorhanden ist. Weil Evola das große maranische Problem völlig verkannt hat. Oder aber, wenn er es doch kannte, es aus irgendeinem Grund beiseite schob. Er gibt als Beispiel die Degenerierung der Holländer, Schweden und Dänen an, um Wasser auf die Mühlen seiner Theorie der Rasse der Seele, der Rasse des Geistes zu gießen. Er möchte uns glauben machen, obwohl biologisch Rasse vorhanden ist, erfolgt der Niedergang doch, weil keine Rasse des Geistes da ist. Die Wahrheit ist die, dass es in den Niederlanden schon keine biologische Rasse mehr gibt, denn dort hatte der Marane sein neues Jerusalem im 16. Jahrhundert gefunden. Beachten wir nur einmal das Gesicht von Olof Palme, jenes schwedischen Premierministers, und wir werden sofort wissen, welcher Rasse er angehört. Das ist bestimmt kein Nachkomme der Wikinger. Und was mit den Führern, die die skandinavische Welt und die der Niederlande kontrollieren, los ist, kann auch auf England, Angleterre, angewendet werden. Die Niederlande waren dynastiemäßig mit Spanien verbunden, wie auch Belgien mit seinem so wichtigen Hafen Antwerpen. Die puritanischen Nationen gingen dazu über, die Juden in Schutz zu nehmen, weil sie von der katholischen Inquisition verfolgt wurden. Außerdem macht sie die Lektüre des Alten Testaments empfänglich dafür. In Amsterdam kontrollierten die Juden sehr bald 25% des Handels. Die Mendes werden die Herren der Häfen. José Mendes de Castro war in Wirklichkeit Abraham Atias, schon wieder ein Atias. Mendes Franks war ein sephardischer Jude, der es in unseren Tagen zum Premierminister Frankreichs gebracht hatte, das wenige, das von diesem Imperium verblieben war, noch zerstückelnd. In Amsterdam druckten die Juden die schönsten Bibeln in spanischer und portugiesischer Sprache. Es gibt einen besonderen Hang bei den Juden, ob sie nun Sepharden oder Aschkenasim sind, sich aller Öffentlichkeitsmittel, der Druckereien oder Zeitungen zu bemächtigen. Dies können wir sehr gut in Südamerika nachweisen, wo die Familien, die traditionsgemäß die Presse kontrollieren, entweder jüdische Maranen oder Chuetas sind. Wir werden noch von den Chuetas berichten. Sie kontrollieren auch die Verlage und gegenwärtig das Fernsehen. Von jeher richteten sie sich danach, die Anweisungen der Protokolle der Weisen von Zion zu befolgen, die dazumal ausschließlich im Nimbus des Archetypen zu finden waren. Seit der Organisation Yeshiva de los Pinto, gegründet von der mächtigen Maranenfamilie de los Pinto, sind Rabbiner nach Amerika und Brasilien gegangen zur Erbauung ihrer maranischen Brüder und um die Gemeinschaft in der neuen Welt zu leiten, sich strategisch über die Gebiete portugiesischer und spanischer Zunge verbreitend. In Amsterdam und Antwerpen lebten Isaac da Fonseca, Abuad Moses Zacuto, Salomon de Oliveira, Daniel und David Cohen de Acevedo, Joshua da Silva und der bekannte, bereits erwähnte Menasse ben Israel. Letzterer richtet 1627 die erste lokale jüdische Druckerei ein, die Amsterdam in den folgenden 200 Jahren zum Zentrum des Buchhandels machte. Er war es, der uns in seiner Broschüre »Die Hoffnung Israels« von den jüdischen Indianern in Amerika erzählte. Er war es auch, der sich am meisten anstrengte, um dafür zu sorgen, dass seine Mitbürger in Angleterre wieder geduldet würden, und erhielt dazu die Unterstützung von Cromwell, der möglicherweise ein Artgenosse von ihm war. Das von Cromwell geltend gemachte Argument vor Whitehall, den sehr bescheidenen, um nicht zu sagen kriecherischen Antrag von Menasse, so kommen sie immer in ein neues Land, kriechend, sich erniedrigend oder sich den Eintritt erkaufend, wie in Chile, studiert hatte, war die Notwendigkeit, die Handelsherrschaft von Holland und Spanien auf den Weltmeeren, der im Allgemeinen in jüdischen Händen lag, zu verdrängen. Mit ihrer Ausweisung aus Spanien gelangten auch neue Christen nach London. 1521 waren sie bereits in England ansässig. Das große Finanzhaus der Mendez in Antwerpen weitete seine Beziehungen aus und es gelang ihm, die Transaktionen der Anleihen des englischen Schatzamtes zu übernehmen. Als man sie verfolgte, vermittelte die regierende Königin von Holland zu ihren Gunsten vor dem englischen Königshof. So kam es, dass der Marane Hector Nunez den Minister Walsingham der Königin Isabel darüber informierte, dass die unbesiegbare Armada in Lissabon eingelaufen sei. Es ist notwendig zu erklären, dass viele maranische Juden in Spanien und Portugal westgotische Namen angenommen haben, wie Nunez in diesem Fall. Dieser westgotische Familienname gelangte nach Chile mit Pedro de Valdivia. Es ist jedoch schwierig, sie im Verlauf der Jahrhunderte noch zu unterscheiden. Ein jeder muss dies in sich selbst erkennen, an der Stimme und der Erinnerung des Blutes. Zum Beispiel Namen wie Sanchez, Castro, Pinto, Torres und so weiter können maranischen Ursprungs oder auch nicht sein, während die sephardischen Juden sie sich angeeignet hatten. Er besaß das volle Vertrauen des Ministers, er war Arzt und Kaufmann. Wir sagten schon, dass die maranischen Juden Drake finanziert haben, wie auch die holländischen Freibeuter, die auf allen Meeren die Galeeren Spaniens angriffen. Nach der Niederlage der unbesiegbaren Armada gab es jedoch in England eine Welle des Antisemitismus und die Handelsbeziehungen zu Spanien wurden unterbrochen, die über die Maranen bestanden hatten. Diese Empfindungen spiegeln sich selbst in den Werken Shakespeares wider, im Kaufmann von Venedig. 1609 wurden die des Judentums Verdächtigen erneut aus England ausgewiesen. Aber nach einigen Jahren, im 17. Jahrhundert, kehrten wichtige Juden nach England zurück und gelangten in die höchsten Positionen des Handelns und wurden Prominente in der Politik. Zum Beispiel Simon de Caceres, der bei der Eroberung von Jamaika wertvolle Dienste geleistet hat und der Regierung zum Handel mit Barbados riet. Derselbe Marane schlug Cromwell in einem Memorandum die Eroberung Chiles vor.